Der Mensch ist bereit, für jede Idee zu sterben, vorausgesetzt, dass ihm die Idee nicht ganz klar ist. Gilbert Keith Chesterton. Willkommen im Niemandsland. Hallo, guten Morgen. Es ist wieder Samstag. Genauer gesagt, Samstag, der 27. Juni 2015. Ich habe neue Pässe drucken lassen für alle Bürgerinnen und Bürger des Niemandslands. Darauf steht, der Inhaber, die Inhaberin dieses Passes ist Bürger, Bürgerin in der Freien Republik Niemandsland und gibt somit zu verstehen, dass ein Staat, der die Unversehrtheit seiner Menschen an Körper, Geist und Seele nicht gewährleistet, der die natürlichen Ausgewogenheiten zwischen Menschen, Pflanzen, Tieren und Mineralien nicht erhalten kann, der die Ausbeutung aller zugunsten von letztendlich niemand betreibt, der an dem tödlichen Missverständnis festhält, dass innere und äußere Sicherheit durch Waffen und Uniformen hergestellt werden kann, dass ein solcher Staat nicht länger der seine, der ihre ist. Niemandsland, Geschichte. In letzter Zeit ist viel von einem neuen Kalten Krieg die Rede. Was war eigentlich der Kalte Krieg? Wir versuchen für die Hörerinnen und Hörer von Niemandsland diese Epoche der europäischen und der Weltgeschichte einmal zu schildern. A short time ago, an American airplane There are many people on Hiroshima in the world and destroyed its usefulness to the enemy. Who really don't understand more power than 20,000 tons of CO2. What is the great issue? The Japanese began the war from the air at 12 hours. They have been repaid many fold. That damn power and the end is not yet. With this bomb, we have now added a new and revolutionary increase in destruction. Freedom. To supplement the growing power of our armed in the forces. In their present form, these bombs are now in production. Kalte Krieger hinter dem eisernen Vorhang. Nach dem Ende ihrer Allianz mit der Sowjetunion gegen Nazi-Deutschland sahen sich die USA einem vermeintlich weltweit ausgreifenden kommunistischen System gegenüber. Als selbsternannte Speerspitze der freien Welt fühlte sich die Weltmacht USA dazu aufgerufen, diese Expansion mit allen Mitteln zu verhindern. In Washington war man, insbesondere nach dem Tod Präsident Roosevelts im April 1945, schockiert über das Verhalten der Sowjetunion in den Ländern Osteuropas, die sie nach eigenem Bekunden befreit hatte. Die US-Führung hielt Stalin für wenig kooperativ und betrachtete die Gebietsansprüche der Sowjetunion mit großem Misstrauen. Sie befürchtete, dass die Kommunisten überall, von Korea bis Frankreich, von der Nachkriegsordnung profitieren und die Hoffnungen der Menschen auf tiefgreifende Veränderungen ausnutzen könnten. Beim Londoner Bündnispartner galt Russland schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts und insbesondere im Nahen Osten als größte Bedrohung für das britische Empire. Außerdem war Churchill ein strikter Antikommunist und drängte Washington zu einer entschlossenen Haltung. In Wahrheit war die sowjetische Führung eher in der Defensive. Auch die USA glaubten in der unmittelbaren Nachkriegszeit nicht an eine militärische Bedrohung durch die UdSSR. 1945 plante Stalin keineswegs die vollständige Sowjetisierung Osteuropas und der russischen Besatzungszone im Osten Deutschlands. Er setzte vielmehr auf eine Politik der nationalen Einheitsfront, also Bündnisse der kommunistischen Parteien mit den jeweiligen nicht-kommunistischen Kräften. Zum Beispiel war er durchaus bereit, in China mit der Kuomintang zu kooperieren, insoweit die sowjetischen Interessen gewahrt bleiben würden. Die sowjetische Führung befürchtete, den Frieden zu verlieren, nachdem sie den Krieg gewonnen hatte, zumal ihre Weltkriegsverbündeten wenig Neigung zeigten, die sowjetischen Sicherheitsbedürfnisse anzuerkennen, etwa wenn Moskau ein Mitspracherecht bei der Kontrolle über die türkischen Meerengen, Bosporus und Dardanellen, die für Russland entscheidende Verbindung zwischen dem Schwarzen und dem Mittelmeer, forderte. Die Besetzung Japans unternahmen die USA im Alleingang, obwohl der sowjetische Angriff auf die japanischen Truppen in der Mandschurei vom August 1945 für die Kapitulation des Inselstaates mindestens ebenso entscheidend gewesen war wie die US-Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Die neu gegründete Organisation der Vereinten Nationen, UNO, wurde von den USA und ihren Partner- und Klientenstaaten dominiert. Während der Krieg für den US-Kapitalismus wie ein Konjunkturprogramm gewirkt hatte, lag die sowjetische Wirtschaft nach 1945 am Boden. Die UdSSR fühlte sich daher berechtigt, die industriellen Kapazitäten der übrigen Ostblockländer für sich zu nutzen. Auf der Basis des Europäischen Recovery Program, nach dem damaligen US-Außenminister auch Marshallplan genannt, wurde hingegen das kriegsgeschädigte Westeuropa zwischen 1948 und 1952 mit Krediten, Rohstoffen, Lebensmitteln und Waren versorgt. Es war eine Hilfe zur Selbsthilfe, eine Imagekampagne für die USA und ein Wiederaufbauprogramm, das auch der US-amerikanischen Wirtschaft zugute kam. Der Marshallplan war aber noch mehr. Hier kam zum ersten Mal die Embargo-Politik der USA als ökonomisch bedeutsames Druckmittel des Kalten Krieges zum Einsatz. Staaten, die militärisch verwendbare US-Güter in den Ostblock exportierten, sollten aus dem Programm ausgeschlossen werden. Institutionalisiert wurde dieser Zusatz aus dem Marshallplan im Frühjahr 1949 mit der Gründung des Koordinationskomitees für multilaterale Exportkontrollen, COCOM, das erst im Frühjahr 1994 aufgelöst wurde. Das COCOM, dem die USA, die anderen NATO-Mitglieder und Japan angehörten, legte fest, welche Güter und Technologien vom Export in die UdSSR, nach Osteuropa oder in die VR China ausgeschlossen bleiben sollten. Der Kalte Krieg materialisierte sich also vor allem in einem Wirtschaftskrieg. Angesichts des vier Jahre währenden Atombombenmonopols der USA bis August 1949 gab sich Stalin in Verhandlungen besonders unnachgiebig, weil er gegenüber den einstigen Weltkriegsverbündeten keine Schwäche zeigen wollte. In dieser Zeit entschloss sich der Westen zu dem Wagnis, die ehemaligen Feinde Deutschland und Japan im Zeichen des gemeinsamen Antikommunismus wieder aufzurichten. Im Angesicht der propagandistisch übertriebenen roten Gefahr traten auch die Rivalitäten zwischen den USA und den alten europäischen Kolonialmächten, wie England mit seinen Militärstützpunkten in aller Welt und seinen dominierenden Seestreitkräften, in den Hintergrund. In den Verhandlungen über eine politische Nachkriegsordnung und vor allem bei den Themen Deutschland, Korea und atomare Rüstung traten die Divergenzen zwischen den ehemaligen Weltkriegsverbündeten USA und UdSSR hingegen immer deutlicher zutage. Die westlichen Mächte wollten sich nicht damit abfinden, dass Moskau ganz Osteuropa zu seiner exklusiven Einflusszone machte und auch noch Druck auf die Türkei und den Iran ausübte. Auf diese Entwicklung reagierte Washington mit der sogenannten Containment-Politik. Diese eher defensive Strategie der Eindämmung setzte in erster Linie auf die Stabilisierung der westeuropäischen Verbündeten und Japans, um die Vorherrschaft des von den USA angeführten Lagers zu sichern. Auf mittlere Sicht rechnete man damit, dass die Sowjetunion an ihren inneren Widersprüchen zerbrechen würde. Doch dann verkündete US-Präsident Truman im März 1947 als Reaktion auf den Beginn des griechischen Bürgerkriegs die offene Konfrontation zwischen den beiden Systemen, die sogenannte Truman-Doktrin. Seitdem fühlten sich die USA berufen, an allen Ecken der Welt zu intervenieren und jedes Regime zu unterstützen, das sich als antikommunistisch ausgab. Die US-Geheimdienste gingen dazu über, Undercover-Operationen in den Randzonen des kommunistischen Lagers zu organisieren, das inzwischen zu einem hermetischen, von der Sowjetunion kontrollierten Block geworden war. Auf diese Weise entwickelte sich die politische Abkühlung in der unmittelbaren Nachkriegszeit zum Kalten Krieg, der mehrmals sogar, vor allem in Asien, in einen heißen Krieg umschlug. In Europa hat die von Stalin 1948 angeordnete Blockade Westberlins die Gründung eines westdeutschen Staates nicht etwa gebremst, sondern noch beschleunigt. Die innenpolitische Erstarrung und die außenpolitische Verhärtung des sowjetischen Lagers wurden zunehmend vom Westen instrumentalisiert. Unter Truman verstärkte sich die antikommunistische Propaganda. Im April 1949 wurde die NATO gegründet. Es folgten der Bau der ersten sowjetischen Atombombe im August, der Sieg der Kommunisten in China im Oktober desselben Jahres und die nordkoreanische Offensive in Südkorea im Juni 1950. Diese Kette von Ereignissen legitimierte aus Sicht der USA nicht nur den Beschluss, die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik voranzutreiben, sondern auch den Kalten Krieg zu militarisieren und das westliche Bündnissystem in Asien weiter auszubauen. Abschließend noch ein paar Bücher und zwei Filme zum Thema Kalter Krieg. Da ist zuerst einmal John le Carré, Der Spion, der aus der Kälte kam, ein Roman, erschienen bei Ullstein in Berlin 1963. Die letzte Ausgabe ist von 2009. Ferner John Lewis Geddes, Der Kalte Krieg, eine neue Geschichte, München im Pantheon Verlag erschienen 2008. Dann das Buch Ökonomie im Kalten Krieg. Die Herausgeber sind Bernd Greiner, Christian T.H. Müller und Claudia Weber, erschienen in Hamburg in der Hamburger Edition im Jahr 2008. Und ebenfalls Bernd Greiner, Christian T.H. Müller und diesmal Dirk Walter als Herausgeber, Krisen im Kalten Krieg, erschienen in Hamburg, Hamburger Edition, ebenfalls 2008. Zwei Filme möchte ich besonders empfehlen, die das Thema der Kalte Krieg sehr deutlich und drastisch darstellen. Der Film Der dritte Mann, Regie führt Carol Reed, Großbritannien 1949, und der Klassiker über den Kalten Krieg 1, 2, 3 von Billy Wilder, USA 1961. An American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. Between the free world and the communist world. Ein wunderschöner sonniger Samstag, der 27. Juni 2015. Es ist 20 nach 10 Uhr am Morgen in der Früh und wir haben schon über 30 Grad hier im Zentrum von Barcelona. Bleiben wir beim Thema Geschichte im heutigen Niemandsland gleich zu Beginn. Verschiedene Jahrestage sind zu begehen, beziehungsweise wir wollen dieser Jahrestage gedenken. Da ist zuerst einmal der 22.06.1940. Da unterzeichnete Frankreich den Waffenstillstand, den Waffenstillstandsvertrag, zähneknirschend im Salonwagen im Wald von Compiègne. Das war die Revanche der Deutschen für den verlorenen Ersten Weltkrieg. 9 Monate nach Beginn des Zweiten Weltkriegs, am 1. September 1939, startete das Deutsche Reich nach mehrmaliger Verschiebung seine Offensive im Westen. Am 10. Mai 1940 begann der Westfeldzug. Kaum 5 Wochen später zog die Wehrmacht in Paris ein. Die französische Regierung zog sich in den Süden nach Bordeaux zurück und bemühte sich um Waffenstillstandsverhandlungen. Vor 75 Jahren, am 22. Juni 1940, schlossen Frankreich und Deutschland den Waffenstillstandsvertrag, der das Land in eine besetzte und eine unbesetzte Zone teilte. Der Ort, an dem dieser Vertrag unterzeichnet wurde, hätte symbolträchtiger nicht sein können. Frankreich musste seine schmachvolle Niederlage in eben jenem Eisenbahnwaggon im Wald von Compiègne besiegeln, in dem das siegreiche Frankreich nach dem Ersten Weltkrieg dem Verlierer Deutschland seine Bedingungen diktiert hatte. Der Vertrag verlangte unter anderem die Demobilisierung der französischen Streitkräfte und die Ablieferung aller Kriegswaffen, die sich im nicht besetzten Teil des Landes befanden. Ein weiteres Juni-Ereignis, dessen wir gedenken möchten, heute im Niemandsland, ist die sogenannte Köpenicker Blutwoche. Das war am 21.06.1933. Die neuen Herren waren im Blutrausch. Am 21. Juni 1933 taten sich SA-Stürmer aus Köpenick und Charlottenburg zusammen. Unterstützt von der Gestapo überfielen sie SPD- und KPD-Mitglieder, aber auch Parteilose und Juden. Die Ergriffenen wurden noch in ihren Wohnungen, auf der Straße oder in den Zellen misshandelt, gefoltert und auch umgebracht. Als ein Bedrängter aus Notwehr zwei SA-Männer erschoss, verfielen die braunen Truppen in einen wahren Blutrausch. 23 Ermordete sind namentlich belegt. Das Schicksal von über 70 Vermissten bleibt ungeklärt. Heute finden sich im Berliner Stadtteil Köpenick an mehreren Häusern Gedenktafeln, die an die Opfer der Köpenicker Blutwoche erinnern. Im ehemaligen Gefängnis des Köpenicker Amtsgerichts, von der SA während ihrer Terroraktion als zentrale Haft- und Folterstätte benutzt, ist eine Gedenkstätte eingerichtet, welche die Ereignisse im Juni 1933 aufarbeitet sowie Täter und Opfer benennt. In dem an Gräueln reichen Feldzug der Nationalsozialisten gegen Andersdenkende sind die Vorgänge in Köpenick wegen ihrer ungeheuerlichen Brutalität bekannt geworden. Es gab auch einen Prozess gegen die Täter. Der wurde in Ost-Berlin zwischen 1947 und 1950 geführt. Das muss man auch sagen, eine späte Vergeltung. Es gab dabei 16 Todesurteile, 13 lebenslängliche Haftstrafen und weitere Haftstrafen für Täter und Beteiligte an diesem Köpenicker Blutrausch. Immerhin, eine Gerechtigkeit ist den Opfern des Köpenicker Blutrausches widerfahren. Und als drittes Juni-Ereignis möchte ich den 17.06., den 17. Juni 1953 erwähnen, den sogenannten Aufstand in der DDR, die nicht mehr existiert. Wer hat nicht die berühmten Fotos gesehen? Sowjetische Panzer in der Leipziger Straße in Berlin am 17.06.1953, Menschenmenge auf der Straße und die Sowjets kamen mit Panzern. Am 17. Juni 1953 zerstörten sowjetische Panzer und die Volkspolizei die Hoffnung vieler Bürger der DDR auf freie Wahlen und Demokratie, so heißt es offiziell. Sie schlugen einen Volksaufstand nieder, an dem sich landesweit etwa 500.000 Menschen beteiligt hatten. Was war geschehen? Im Mai hatte der Ministerrat beschlossen, kurzfristig die Arbeitsnormen zu erhöhen. An über 400 Orten und in rund 600 Betrieben protestierten die Menschen in den folgenden Wochen gegen diesen Beschluss. Doch bald ging es um mehr als um die Rücknahme der Normerhöhung. Die Aufständler forderten auch freie Wahlen, die Wiedervereinigung und die Ablösung Walter Ulbrichts. Die Aufständischen stürmten mehr als 250 öffentliche Gebäude, darunter auch 5 Dienststellen des Ministeriums für Staatssicherheit, kurz Stasi genannt. Die SED bezeichnete den Aufstand als faschistischen Putschversuch und verhaftete nach der gewaltsamen Niederschlagung tausende Provokateure, die zu langen Gefängnisstrafen verurteilt wurden. Rund 125 Menschen kamen im Zuge der Ereignisse ums Leben. In Westdeutschland wurde der Aufstand als Willensbekundung der DDR-Bevölkerung für Freiheit und Wiedervereinigung interpretiert, sodass der 17. Juni noch im selben Jahr im Westen zu einem gesetzlichen Feiertag erklärt wurde, zum Tag der deutschen Einheit. Seit 1990 heißt er Gedenktag des deutschen Volkes. Wir hatten ja eingangs über den Kalten Krieg, den klassischen Kalten Krieg, berichtet und ein paar Hintergrundinformationen zu diesem Thema gegeben. Auch diese Nachricht muss natürlich vor diesem Hintergrund gesehen und wiedergespiegelt werden. Niemandsland Geschichte. Was soll ich jetzt mit euch, ihr Wellen? Ihr, die ihr euch nie entscheiden könnt, ob ihr die Ersten oder Letzten seid. Die Küste wollt ihr definieren, mit eurem ständigen Gewäsch, sie ziselieren, mit eurem Kommen, eurem Gehen. Und doch weiß niemand, wie lang die Küste wirklich ist, wo das Land aufhört, das Land beginnt. Denn ständig ändert ihr die Linie, Länge, Lage, mit dem Mond und unberechenbar. Beständig nur ist eure Unbeständigkeit, siegreich letztendlich, denn sie hüllt, wie oft beschworen, Steine, malt den Sand so fein wie Stundengläser, Eieruhren ihn brauchen, zum Zeitvermessen und für den Unterschied von hart und weich. Siegreich auch, weil niemals müde, den Wettbewerb, wer von uns beiden zuerst im Schlaf versinkt, gewinnt ihr oder du das Meer noch immer, weil du niemals schläfst. Obwohl selbst farblos erscheinst du blau, wenn in deiner Oberfläche ruhig sich der Himmel spiegelt. Ein Ideal, Parcours zum Wandeln für den Sohn des Zimmermanns, das wandelbarste Element. Und umgekehrt, wenn du bist wild und laut und tosend, deine Brandung in deine Wellenberge lausche ich, und aus den höchsten Wellen, aus den Brechern brechen dann die tausend Stimmen. Meine, die von gestern, die ich nicht kannte, die sonst flüstern und alle anderen auch. Und mittendrin der Nazarener, immer wieder die famosen fünf letzten Worte. Warum hast du mich verlassen? Ich halt dagegen, brüll jede Welle einzeln an. Bleibst jetzt hier. Bleibst jetzt hier. Bleibst jetzt hier. Bleibst jetzt hier. Bleibst jetzt hier, oder was? Mittlerweile im Studio eingetroffen, Werner. Hallo, guten Morgen. Wie geht's? Guten Morgen. Ja, es geht mir gut. Wie dir auch. Vermutlich hast du gleich am Anfang noch was zum Wetter gesagt. Strahlend blauer Himmel. Wetter habe ich direkt gesagt. Und die Schwulen- und Lesbenfahne am Rathaus. Das ist auch eine Provokation praktisch für alle Anti-Schwulen. Gerade auch gesehen, wo ich vorbeigegangen bin vor dem Rathaus. Wunderschön. Am Balkon hängt da jetzt eine Regenbogenfahne, wo doch bis vor kurzem das Rathaus besetzt war von diesen radikalen, nationalistischen Katholiken da, ja. Und jetzt hängt da eine riesengroße Regenbogenfahne. Warum? Was vermutest du? Ja, ich vermute es nicht nur, ich weiß es ja. Gestern hat der Oberste Gerichtshof der USA auf Drängen natürlich von Barack Obama, dem Präsidenten, ein lange erwartetes Urteil gefällt und hat praktisch die Diskriminierung der Schwulen-Ehe in allen Bundesstaaten der USA verboten. Das heißt, eine Diskriminierung, die bisher die Schwulen-Ehe verboten hatte, wurde jetzt aufgehoben. Die Leute können also heiraten, wo sie wollen, und das wird natürlich in den USA groß gefeiert. Ein Erfolg für diese Menschen, die sich zum gleichen Geschlecht hingezogen fühlen. ein Erfolg auch für alle anderen Menschen, weil es ist ein Stück Freiheit für Leute, die bisher unterdrückt, diskriminiert und sogar verfolgt wurden. Das ist natürlich gut, wir freuen uns. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Werner, aber jedes Mal, wenn ich jetzt über die Plaza San Jaume gehe, mache ich entweder offen oder auch innerlich eine kleine Verbeugung. Und zwar, wenn ich von der Via Laietana komme, mit Blick nach links, da ist das Herz und da ist die neue Bürgermeisterin Ada Colau. Ja, man geht einfach anders dran vorbei als früher. Ja? Also einen Orgasmus kriege ich nicht, wenn ich davor vorbeigehe. Aber es ist doch ein Gefühl, dass jetzt sich vielleicht doch was tut hier. Und es ist nicht nur das Gefühl, sondern es ist auch das Wissen, dass sie etwas tut, weil es hat sich schon etwas getan. Welcher Bürgermeister hat bisher überhaupt nur etwas gesagt zu diesen fürchterlichen Internierungslagern, wo man in einem rechtsfreien Raum wie auf Guantanamo Ausländer, die man wahllos auf der Straße festgenommen hat oder auch gezielt, nicht nur wahllos, interniert hat, ohne Rechtsbeistand, ohne gesetzlichen Schutz, ohne Besucher empfangen zu dürfen. Diese Menschen wurden da festgehalten in der Zona Franca auf einem Gelände, das noch nicht mal die Standardbedingungen eines Gefängnisses erfüllt, weder hygienisch noch medizinisch noch essensmäßig noch sonst wie. Und diese Menschen wurden da festgehalten. Und da ist die Bürgermeisterin am 20. hingegangen, das war am letzten Samstag. Viele Menschen, über 1000 Leute, haben da protestiert und haben die Schließung dieses Internierungslagers hier in Barcelona und auch landesweit gefordert. Tancarem el CIE de Barcelona, schließen wir das Internierungslager für aufgegriffene Ausländer hier in Barcelona. Das war eine tolle Aktion und da war die Bürgermeisterin mit dabei. Und diesen Druck, den die Institution Rathaus jetzt macht, den kann das Land nicht mehr, beziehungsweise die Regierung, wohl nicht mehr ignorieren. Wir haben jetzt in letzter Zeit ja schon öfter diese Ada Colau dann gelobt, sagen wir mal, und haben unsere Freude darüber Ausdruck getan, dass die jetzt Bürgermeisterin ist. Aber darf ich auch was Kritisches sagen? Nein, da drehe ich dir das Mikro ab. Das ist harte Zensur. Okay, da sieht man es wieder. Na gut, Spaß beiseite. Ja, also es gibt eine Sache, die mir jetzt vor 2-3 Tagen nicht gefallen hat, was sie gemacht hat, also Pressekonferenz oder vor den Mikrofon. Hat sie angefangen, jemand zu verteidigen in Madrid. Und zwar gab es in Madrid so eine ähnliche Liste wie hier in Barcelona. Die haben jetzt auch eine neue Bürgermeisterin, auch eine sehr fortschrittliche Frau. Und die haben natürlich dann, weiß ich nicht, wie viel Stadträte da jetzt auch. Und einer davon, ein gewisser Herr Zapata, hat sich da also den Spaß in Anführungszeichen gemacht, einen Witz zu twittern, einen hässlichen, dummen, blöden Witz über die Juden und den Holocaust. Und was ich bis heute nicht rausgekriegt habe, ob er den einfach nur da reingestellt hat, weil er den gut fand, oder ob das im Zusammenhang war, wo es irgendwie um das Thema Witze ging. Also irgendwann werde ich das nochmal rausgehen. Jedenfalls, also was ich finde persönlich, dieser Mann gehört weg aus allen Ämtern, weil so einen Witz kann man einfach nicht machen, darf man nicht machen. Und vielleicht kann man das, könnte man das verzeihen bei sich, einem jungen Mann, der den gerade vom Schulkameraden gehört hat, in 16, 17 Jahren oder so. Aber der ist inzwischen 28 Jahre alt da, dieser Stadtrat in Madrid. Und ist jetzt zwar zurückgetreten, bleibt aber weiterhin noch Stadtrat und soll dann in Zukunft in einer anderen Abteilung, glaube ich, sein. Naja, jedenfalls die Bürgermeisterin hier, Ada Colau, hat den verteidigt, ja. Und also da hätte sie mal lieber das Maul gehalten. Ne? Aber gut, die Gesamtsumme von ihrer Amtszeit bis jetzt ist für mich, ausgenommen diesen Fall, also erste Sahne, würde ich mal sagen. Die Rechten und ihre Presse suchen natürlich jetzt mit der Lupe. Sie durchkämmen systematisch alle Foren, alle Internetforen, die sie überhaupt kriegen können, nach Verfehlungen der neuen linken Kandidaten und der neuen Leute, die jetzt überall in den Rathäusern und in den Landesparlamenten sitzen. Und was sie da auch nur finden, wenn sie ein Härchen finden, dann blasen sie das auf und bringen das unter Geschrei an die Öffentlichkeit. Ich sehe das in diesem Kontext, dass die Leute Witze machen auf Twitter, die blödesten Witze, die dann manchmal sogar unter deinem eigenen Namen von irgendjemandem gedrückt werden. Das kann alles passieren. Ich kenne den Kontext nicht, insofern kann ich da jetzt nicht so direkt drüber urteilen. Ich weiß nur eins, die Kampagne läuft, die Schmutzkampagne gegen alle linken Kandidaten. Die Maschine, die Propagandamaschine ist gut geölt und die läuft und die bläst Tag und Nacht die Wurfgeschosse auf die Bevölkerung. Ja, ein anderer Fall, den ich aber nicht verurteile, war zum Beispiel auch vor kurzem auch in Madrid, eine Frau, die, glaube ich, jetzt auch Stadträtin ist dort in Madrid. Da haben sie jetzt rausgefunden, dass die vor 4 Jahren an einer Protestaktion teilgenommen hat, eben eine Demonstration für die Trennung von Kirche und Staat, Einstellung der Finanzierung der katholischen Kirche und sowas. Und in diesem Zusammenhang sind die auf das Gelände von der Complutense gegangen, wo auf öffentlichem Gelände mit öffentlichen Mitteln unterhalten eine kleine Kapelle steht, wo also die gläubigen Studenten und Dozenten dann da hingehen können. Und dagegen haben die protestiert und sie mit nacktem Oberkörper. Und jetzt nach 4 Jahren soll sie also angeklagt werden wegen, weiß das der Teufel, wie die Religionsschimpfe. Ja, sowas. Ne? Also solche Sachen haben die kein Problem, da jetzt rauszuziehen, um die neuen Linken da zu verunglimpfen. Ihre eigenen rechten und neofaschistischen Leute, die mit brutalen, frauenfeindlichen, machistischen, schwulenfeindlichen und arbeiterfeindlichen, arbeitslosen Hetzesprüchen nur so um sich werfen. Genau diese Leute spulen sich jetzt auf, spielen die Empörten und tun so, als wäre das jetzt das große politische Thema Nummer 1. Das ist Kleinkram, wie gesagt. Außerdem bin ich der Meinung, dass die Leute nun langsam mal lernen sollten, nicht jeden Unsinn, der ihnen kreuz und quer durch den nicht immer ganz klaren Kopf schießt, gleich auf Twitter oder in Internetforen zu verbreiten. Das ist ein unglaublicher Unsinn, der da im Moment stattfindet. Und ich denke mir, die müssen alle lernen, wir alle, sowohl die Jugendlichen als auch die Erwachsenen, nicht jeden Blödsinn, der dir durch den Kopf geht, in die Internetforen zu jagen. Nicht jedes doofe Foto, was dir irgendwie gefällt, auf WhatsApp um die Welt zu schicken, die werden gespeichert, diese Fotos, die werden festgehalten, die werden klassifiziert und irgendwann, wenn es benutzt wird, mal gegen die Leute verwendet. Das ist völlig klar. Die Leute sollen also lernen, mit diesem Unsinn aufzuhören. Wenn mal jemand im Suff in der Kneipe etwas Blödes von sich gibt, das können die klügsten und sensibelsten und humanistischsten Leute tun, einen blöden Witz erzählen, dann verzeiht man denen das wohl ganz gerne, wenn das einmal passiert und man weiß, dass die wirklich gar nicht eigentlich so denken. Aber wenn man das Gleiche in einem bestimmten Moment auf Twitter macht, dann hat man die ganze Hundemeute am Hals. So sieht's aus, meine Damen und Herren. Gut, wir haben viele Themen heute auf dem Programm. Einmal etwas zur Europäischen Union. Da tut sich jetzt einiges. Das Pokerspiel mit Griechenland, darüber wirst du gleich etwas sagen. Ich möchte aber zuvor kurz ein paar Informationen geben zu einem Thema, das die europäische Gemeinschaft als Ganzes betrifft. Es geht nämlich um einen möglichen Zerfall der europäischen Gemeinschaft. Der Spiegel hat das sehr drastisch ausgedrückt auf der Titelseite des Spiegel von der vergangenen Woche. Heute kommt ja das neue Spiegelheft. Das Beben, Europas Scheitern, was es kostet und was danach kommt. Da sieht man eine Fotokollage. Man sieht ein Europa, das ist zusammenmontiert aus dem Kolosseum in Rom, die Akropolis in Athen, das Atomium aus Brüssel, der Eiffelturm, der Reichstag, der Big Ben. Alles liegt da zusammengekracht in Trümmern, überall raucht es, es brennt Feuer. Europa scheint am Ende zu sein. So hat man den Eindruck, wenn man dieses Titelbild sieht. Jetzt fragt man sich bange, was ist geschehen, was ist passiert, wie kommt das? Wir hatten hier vor Jahren schon im Limansland zu diesem Thema berichtet und hatten gesagt, die neue europäische Verfassung, die damals beschlossen wurde, ich weiß nicht, das war im Jahr 2004, 2005, vor allen Dingen mit der sogenannten Regel Bolkestein, ich weiß nicht, wer sich an diese Regel noch erinnert. Das war ein von der kapitalistischen Mafia maßgeschneidertes Gesetz, wo man Arbeitssklaven aus Ländern, die noch nicht mal zu EG gehören, importieren kann und kann die zu Bedingungen in Europa arbeiten lassen, die denen des Herkunftslandes entsprechen. Das heißt, wenn man die armen Teufel aus Armenien oder Rumänien holt und lässt die hier für 1,20 Euro die Stunde schuften am Bau, dann war das durch dieses Gesetz Bolkestein völlig legal. Und dieses Gesetz Bolkestein war nur, sagen wir mal, das Symbol für den Zustand dieser ganzen Verfassung. Ein Europa, das sich nur nach den Profitinteressen einiger weniger Konzerne richtet und nun in Trümmern liegt, weil alle anderen Gebiete nach und nach verlassen oder vernachlässigt wurden oder alle anderen Bereiche des zivilen und öffentlichen Lebens nach und nach an die Börsen angeschlossen wurden, wie zum Beispiel das Gesundheitswesen und das Bildungswesen und viele, viele andere Bereiche. Die Staatshaushalte sind mittlerweile dem Auf und Ab der Börsenspekulanten unterworfen. Was soll man von so einem Europa halten? Man muss es ändern, man muss es radikal ändern. Kontinent der Krisen heißt es hier im Spiegel, EU scheitert Europa, seine Politiker scheinen unfähig, die großen Probleme zu lösen, weite Teile der Bevölkerung verlieren den Glauben an das historische Projekt. Eine Reform seiner Institutionen ist drängender, zugleich aber auch schwieriger denn je. Nun werden 5 große Gebiete aufgezählt, in denen es hapert. Da sind zuerst einmal als großes Thema die sogenannten Rechtspopulisten. Unter Führung der rechtsextremen Front National-Chefin Marine Le Pen schlossen sich vergangene Woche Abgeordnete europafeindlicher Parteien im EU-Parlament zu einer Fraktion zusammen. Das heißt, im Europaparlament schließen sich europaparlamentfeindliche Parteien zusammen. Das ist interessant. Dann gibt es das Problem des Brexit. Das ist ein Wortspiel aus Britannien und Exit, also rausgehen. Die Briten planen bis 2017 ein Referendum über den Verbleib in der Union. Sollte die Griechenland-Rettung scheitern, könnte die Schockwelle auch Großbritanniens Austritt befördern. Dasselbe, was man jetzt dem Tsipras vorwirft, dass er ein Referendum angekündigt hat, das lässt man dem Cameron gnadenvoll durchgehen. Dann das Thema Spanien, nach wie vor ungelöst. Noch spürt der Großteil der Bevölkerung überhaupt nichts vom zarten Wirtschaftsaufschwung. Die Europaskeptiker haben weiter Aufwind. Ein erneuter Rückschlag könnte diese Kräfte beflügeln. Als nächstes Thema die Flüchtlinge steht auf dem Programm. Die Flüchtlingsfrage ist auf dem Tisch und entzweit Europa. Statt auf die Herausforderung mit einer gemeinsamen Politik zu reagieren, bestimmt in Brüssel engstirniges Nationalstaatdenken die Debatte. Und als 5. großes Thema das Thema Grexit, also der Austritt Griechenlands. Griechenland verweigert, heißt es immer offiziell, notwendige Reformen. Aha, die sagen, Griechenland verweigert notwendige Reformen. Du wirst da gleich was zu sagen. Die wollen natürlich die Mehrwertsteuer für Getränke jetzt mittlerweile erhöhen. Aber die Steuer für Yachten, da schreien sie auf und sagen, nein, man kann doch nicht die Reichen ihre Yachten besteuern. Da, wo das Geld ist, packt man nicht hin. Und da, wo es fehlt, will man noch mehr rauskratzen. Das nennt man dann notwendige Reformen. So ein Unsinn. Also, die Euro-Länder drohen, den Geldhahn zuzudrehen. Der Euroraum, einst als Gegengewicht zu den USA und China gedacht, verliert weltweit an Reputation. So sagt es der Spiegel, so sieht es der Spiegel. Wie sehen wir das, Werner? Wie sollen wir den Hörerinnen und Hörern die Situation in Griechenland zum Beispiel im Moment schildern? Ja, vor dem Brexit wurde ja schon seit längerer Zeit geredet über den Grexit. Und wie gesagt, also der Countdown für diese griechische Tragödie läuft. Die Sache spitzt sich zu. Noch 3 Tage fehlen bis zum Finale. Also am 30. Juni, am nächsten Dienstag, muss dann Griechenland 1,6 Milliarden abdrücken. An wen? An den Internationalen Währungsfonds. In 3 Tagen. So, das Geld haben sie aber nicht. Und jetzt, weil man das ja kommen sah, wird da schon gefeilscht und gefeilscht seit Wochen und Monaten. Ob jetzt Griechenland würdig ist, 7,2 Milliarden zu bekommen, was sie ihnen vor 3 Jahren schon versprochen hatten, ne, innerhalb von dem sogenannten zweiten Rettungsprogramm, und die sie aber nicht freigeben, weil sie eben Griechenland immer noch mehr und noch härtere Bedingungen aufdrücken wollen. Und also worum geht's da? Die, wie du schon angesprochen hast, die Mehrwertsteuer ist ein Punkt, dass sie jetzt also für alle Lebensmittel, die raufsetzen wollen, also sogar, ich glaube, Brot und Wasser und so soll unangetastet bleiben, aber praktisch alle anderen raufgesetzt werden. Was wären die Auswirkungen davon? Auf der einen Seite, also die bringt es in unheimliche Schwierigkeiten, die besonders die kleinen Geschäfte, und auf der anderen Seite die Bevölkerung kann dann mit ihrem Restgeld, das ihr noch bleibt, noch weniger kaufen und noch nicht mal Lebensmittel. Und also das ist die Situation. Diese Geschichte übrigens mit den mit der Mehrwertsteuer hat auch eine Auswirkung auf die Hotels, weil ja praktisch das der einzige fast Industriezweig ist, der da noch übrig ist in Griechenland. Und die Inseln, die kleinen Inseln mit ihren Hotels, und die haben sowieso schon schwer Kunden verloren, also Inlandsnachfrage ist da weniger wichtig, aber die ausländischen Touristen bleiben weg. Russland zum Beispiel auch, ne, wegen dem Boykott, die Russen kommen nicht mehr, und die würde das besonders brutal treffen, wenn da jetzt dadurch auch noch die Preise steigen. Die Touristen würden dann in die Türkei gehen. Also das kommt alles dazu. Oder eben die ganzen Kürzungen sollen noch weitergehen. Renten ist ein wichtiges Thema, wo 2/3 der Familien dort sowieso schon nur noch vom Einkommen von den Opas und von den Omas leben. Also alles das wollen sie jetzt Griechenland auch noch aufdrücken. Nur um das Geld locker zu machen, das Geld, was sie dann wieder an den Internationalen Währungsfonds bezahlen müssen. Und jetzt hat sich diese letzte Woche schon die sogenannte Eurogruppe mehrmals getroffen. Also das ist die Gruppe der Finanzminister von den Ländern der Eurozone. Heute treffen sie sich wieder, gleich nachher um 14 Uhr geht's wieder los. Da müssen die Armen schon wieder ran zum Arbeiten. Aber es ist jetzt praktisch die letzte Möglichkeit, zu einem Kompromiss zu kommen. Und in dem Fall würde dann übermorgen bei einem neuen Gipfeltreffen der Staatschefs in Brüssel würde das dann abgesegnet werden. Aber die Fronten sind eben total verhärtet. Syriza und der Wirtschaftsminister, die geben nicht nach. Und die haben sich also gegenseitig alles jetzt an den Kopf geworfen in letzter Zeit. Der Tsipras nennt den Internationalen Währungsfonds, das sind Extremisten, Der Varoufakis hat vor kurzem schon mal gesagt, Kriminelle, Erpresser, die nichts anderes tun, als uns Ultimaten zu stellen. Und die anderen, die lassen sich natürlich auch nicht lumpen. Die dann die würdigen Vertreter von Europa und vom Internationalen Währungsfonds, die gut gekleideten Extremisten, die sagen dann zur anderen Seite, ja, die führen sich auf wie Kinder. Ja? Also das ist das Niveau, auf dem es da zugeht. Ja, man darf gespannt sein, wie es weitergeht. Compañera y compañero, la revolución comienza acá en la radio, en Contrabanda, 91.4 de la FM en Barcelona. Desde Cuba le mandamos a todos los subcomandantes un cordial historia o suerte, papito. Interessant auch, wie das den jeweiligen Ländern von ihren jeweiligen Medien dargestellt wird. Das ist sehr interessant. Der Spiegel zum Beispiel spricht hier von einem Angriff auf die EU, ein Pokerspiel. Die Griechen sollen am 5. Juli in einem Referendum über das jüngste Angebot der Gläubiger abstimmen. Premier Alexis Tsipras hat die Volksabstimmung angekündigt. Seine Partei fordert die Wähler auf, das Sparprogramm abzulehnen und so weiter und so weiter. Hier wird das Ganze dann nach Referendumsankündigungen. Griechen stürmen Geldautomaten. Ministerpräsident Tsipras will die griechischen Bürger über die Forderung der Gläubiger abstimmen lassen und so weiter. Noch einmal. Und sorgt damit für Angst, sagen die hier. Er sorgt für Angst. Noch in der Nacht strömten viele Griechen an die Geldautomaten, um ihr Geld abzuheben. Jetzt macht man ihn praktisch verantwortlich für dieses ganze Kuddelmuddel. Ganz anders urteilt hier die junge Welt, die sagt zum Beispiel, es ist ein Frontalangriff gegen die Regierung in Athen, die Troika der griechischen Gläubiger, EU-Kommission, Europäische Zentralbank, EZB, Internationaler Währungsfonds, IWF, jetzt auch Institutionen genannt, die nennen sich nicht mehr Troika, ist aber dasselbe, hat in den zurückliegenden Wochen alle politischen und moralischen Hemmschwellen hinter sich gelassen. Jetzt wird die im Vergleich zu Griechenland gewaltige finanzielle Macht ausgespielt. Und um die effektiv einsetzen zu können, haben die Institutionen handverlesene Waffen aus dem Arsenal der ökonomischen Kriegsführung hervorgekramt und gegen den Partner und Verbündeten, also Griechenland, eingesetzt. Üblicherweise agieren nur eingeschworene Feinde solcher Art gegeneinander. Eine besonders ausgeklügelte Variante ist es, einen Ruin auf die Banken zu provozieren. Genau dies haben Vertreter der Troika zuletzt immer wieder getan. Aha, das sind natürlich ganz andere Töne. So hatte am 17. Juni EZB-Ratsmitglied Benoît Cœuré gegenüber Medien bezweifelt, dass die griechischen Banken am folgenden Freitag noch öffnen könnten. Die vorerst letzte Attacke dieser Art kam am Donnerstag dieser Woche. Vertreter der EU-Institutionen fragten sich vor laufenden Kameras, ob die Kunden griechischer Banken am kommenden Montag nicht vor verschlossenen Türen stehen würden. Diese Kriegslist der EZB hatte den gewünschten Effekt. Die Griechen liefen scharenweise voller Panik zu den Geldhäusern und räumten ihre Konten leer. Zuletzt flossen so knapp 1 Milliarde Euro pro Tag ab. Das heißt, die Brandstifter schreien, verstecken dann die Hand und klagen die Opfer an, diesen Brand ausgelöst zu haben. Das ist die wahre Politik der Europäischen Zentralbank, der eben hohen Auftraggeber aus Finanz- und hohen Finanzmarkts, Spekulationsfonds, der ihnen gar nicht zusteht in diesem Casino. Ja, also zu diesem Run auf die Geldautomaten, das ist die eine Sache, aber natürlich, was sonst noch rausgeschafft wird, einfach durch Überweisungen, ist also in den letzten Tagen jeden Tag über 1 Milliarde. Und jetzt, wie gesagt, die eigentlichen Verantwortlichen, die das provoziert haben mit ihrer dümmlichen Unnachgiebigkeit, Merkel allen voran, die verstecken jetzt die Hand, mit der sie den Stein geworfen haben, und versuchen, die Schuld dem Tsipras und Syriza in die Schuhe zu schieben. Und da finde ich das eigentlich einen ganz listigen Schachzug von Syriza, dass die dann jetzt sagen, gut, egal was dabei rauskommt, wenn's was rauskommt oder wenn ihr uns was aufdrückt, also sogenannter Kompromiss, dann unterwerfen wir das einem Referendum. Und dann wollen wir sehen, ja. Also sehr plitsch eigentlich, der Junge. Wir haben zwei große Asse im Ärmel, die griechische Regierung, und zwar die Russlandkarte, die können sie immer wieder spielen, und auch die Demokratiekarte. Klar, ein Referendum wäre natürlich ein Präzedenzfall für alle anderen Länder. Dann fragen sich die anderen Länder, warum machen wir das nicht? Warum fragen wir uns nicht, sollen wir uns weiter auf diese erpresserische Politik dieser Troika einlassen? Stimmen wir doch einfach mal ab und gucken, ob wir das Ganze nicht rumdrehen. Was steckt allerdings dahinter? Es geht eigentlich um das souveräne Recht, Geld zu drucken. Das haben die Länder der Eurozone an die Europäische Zentralbank abgegeben. Und diese im Gegenzug verpflichtet, bei einem Sturm auf die Banken dem jeweils betroffenen Land die Liquidität zu erhalten. Vor dieser Situation stehen wir jetzt. Grundlage ist das sogenannte ELA-Programm, Emergency Liquidity Assistance, für das eine Obergrenze nicht definiert ist. Das wird nun genutzt, um Druck auf Athen auszuüben. Das heißt, Athen muss sich jetzt wiederum neu verschulden. Das heißt, die treiben die Regierung in Athen bzw. das Land in eine unglaubliche Schuldenspirale hinein. Die werden praktisch in einen Schuldenkreislauf reingeprügelt. Und ob sie da jemals wieder rauskommen, ist die andere Frage. Erst hat die EZB den Sturm auf die griechischen Banken also angestiftet. Nun lässt sie wissen, dass Griechenland den ELA-Plafond erreicht hat und ohne politische Einigung am Sonnabend, also heute, beim allerletzten Gipfel in Brüssel das Programm womöglich schon am Montag eingestellt werden müsste. Laut EZB-Ratsmitglied Luc Guen wartet man nur noch auf das entsprechende politische Signal. Eine Neubewertung des ELA-Programms für Griechenland hänge jetzt, sagen wir mal, von den politischen Entwicklungen ab, sagte Guen am Donnerstag. Von den politischen Entwicklungen heißt natürlich, die sollen sich krümmen, die sollen klein beigeben und sollen ihre linken Positionen eigentlich aufgeben. Darum geht's. Ja, das Schlimme an der Geschichte ist eben, dass die ja alle wissen, ne, diese Regierungschefs hier in Europa und der Internationale Währungsfonds, die wissen genau, dass Griechenland niemals in der Lage sein wird, diese Schulden zurückzuzahlen. Nicht in 5, nicht in 10 und nicht in 30 Jahren. Ne? Das wissen die perfekt, aber trotzdem treten sie auf mit ihrer Arroganz, mit dieser nassforschen Arroganz, so von oben herab, werden die Leute dann eben angefahren. Und also, wie gesagt, Merkel, Stäuble und dann... Schäuble, du hast Stäuble gesagt. Schäuble, ne? Nur Schäuble heißt ja. Er, ja, ja. Der Rollstuhlfahrer. Ja, der ist ja noch schlimmer drauf als die Merkel selber. Gut, aber im Grunde ist er halt ihr Ding, Privateigentum verteidigen, und deshalb müssen die Schulden bis zum letzten Pfennig bezahlt werden. Und dann Spiegel, weil du vorher den Spiegel zitiert hast, ne? Jetzt sind sie plötzlich besorgt, dass Europa auseinanderbricht, aber was Griechenland anbelangt, hat der Spiegel in schönem Gleichklang mit der Bildzeitung auch immer gegen die Griechen gehetzt. Ja? Und wenn jetzt dadurch die Gefahr besteht, dass Europa wirklich auseinanderbricht, jetzt plötzlich geht es große Wehklagen los beim Spiegel. Na gut, aber jedenfalls diese Geschichte, auch wie der Spiegel dann weitermacht, ne? Er nennt es so, und dann geht er zum Thema über, das auch damit zusammenhängt, zum Beispiel Anwachsen von rechtsradikalen nationalistischen Parteien all überall und so, geht sofort auf diese Ebene über, ohne sich zu fragen, was ist denn da passiert. Ja? Früher haben wir noch von de Gaulle und Adenauer reden hören über das Zusammenwachsen von Europa. Wir müssen diese nationalen Grenzen überwinden. Krieg darf es nie wieder geben und so. Das war doch der offizielle Gründergedanke damals. Ne? Da redet heute kein Schwein mehr drüber. Ne? Heute geht's nur noch um Zahlen. Und jetzt geht's nach dem letzten, was ich gelesen habe, zwischen Griechenland und Europa noch, glaube ich, um 107 Millionen Ja, und das, auch das ist offenbar dieses reiche Europa nicht in der Lage zu bezahlen. Das ist die eigentliche Gefahr. Ne? Diese gemeinsame Idee zählt nicht mehr, nur noch egoistisch sein, genauso wie in dem anderen Thema, was du genannt hast, Immigration. Ja? Es ist wirklich eine Schande, wie sich die jetzt drüber streiten, wer wie viel Immigranten aufnimmt. Um 40.000 Immigranten geht's da. Dieses reiche Europa ist nicht in der Lage, sich da zu einer vernünftigen Übereinkunft zu kommen. Und überall, das Wort Solidarität ist völlig verschwunden. Ne? Und es geht nicht um Geld, es geht nicht um Geld. Es geht um eine politische Entscheidung, die da getroffen wird. Und deshalb, man schaut nur noch auf den eigenen Bauchnabel. Und man kann nur hoffen, dass die nicht so dumm sind und Griechenland auflaufen lassen. Also von den Leuten kann man alles erwarten, aber ich glaube, so blöd können sie eigentlich nicht sein, dass sie das tun. Wir hatten öfter mal erwähnt, dass es eine Art Krieg ist. Ein Krieg gegen die Menschen. Man nimmt ihnen die sozialen Errungenschaften weg und versucht, diese wiederum zu privatisieren und an die Profiteure zu verteilen, das heißt unter ihren Klienten, zum Beispiel das Gesundheitswesen. Und da gibt es wirklich mittlerweile eine Art Game, wie die das nennen, ein tödliches Spiel mit den Menschen. Laut einem Mitglied der griechischen Regierungsdelegation soll der polnische EU-Ratspräsident der EU-Kommission nach dem erneuten erfolglosen EU-Gipfeltreffen zur Lösung des Schuldenproblems am Donnerstag dieser Woche in Brüssel den griechischen Ministerpräsidenten Tsipras mit einem höhnischen »Das Spiel ist aus« verabschiedet haben. »Das ist kein Spiel«, soll Tsipras geantwortet haben. Wenn der nach Brüssel weggelobte frühere polnische Regierungschef Donald Tusk das Ganze als eine Art Game sieht, dann ist es ein tödliches. Dies wird auch durch die aktuelle Meldung aus Athen, griechische Selbstmordrate in den letzten 2 Jahren um 35% gestiegen, auf tragische Weise unterstrichen. Was ist das für ein Spiel, das die mit den Menschen treiben? Das vermeintliche Spiel ist auch deshalb tödlich, weil immer mehr verzweifelte, kranke Menschen in Griechenland nicht mehr behandelt werden können und zum Sterben auf den Fluren der wenigen, noch nicht geschlossenen Krankenhäuser abgestellt werden. Denn die Troika hat darauf bestanden, dass die Ausgaben für überlebenswichtige Medikamente und für geschultes medizinisches Personal drastisch gekürzt wurden. Das heißt, da kommen diese, wie du gerade gesagt hast, Krokodile in ihren teuren Maßanzügen und verhandeln wirklich mit einem Menschen, nicht mit einem Geldsack, darüber, dass man die medizinisch nicht notwendigen Medikamente streichen muss, den Menschen, die auf den Fluren liegen und sterben. Das ist wirklich der Gipfel. Diesen Menschen müsste man direkt den nächsten Mülleimer ins Gesicht ziehen und ihnen sagen, sie sollen verschwinden. Leider geht das nicht. Würde diese Katastrophe in Afrika oder Asien stattfinden, wären längst schon internationale Hilfsprogramme angelaufen. Im Fall des EU-Mitglieds Griechenland regt sich nichts außer einigen gut gemeinten privaten Initiativen. So sieht's aus, meine Damen und Herren. Saludamos a nuestras cuatas y cuates oyentes de este programa, Niemandsland, en Contrabanda FM, una de las radios más chidas de toda Barcelona, porque es una radio libre. Y recuerda, eres lo que oyes. Ein Lied von Frau Ute Lemper, ein Lied, das Herr Spolianski schon in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts für die Schwulenbewegung in Berlin komponiert hat. Das heißt, wenn die beste Freundin mit der besten Freundin. Da kann sich jetzt jeder was Tolles drunter vorstellen. Wenn die beste Freundin mit der besten Freundin, um was einzukaufen, um was einzukaufen, um sich aufzulaufen, durch die Straßen latschen, um sich aufzuquatschen, sprich die beste Freundin zu der besten Freundin, meine beste Freundin. Um meine beste Freundin, um meine schöne Freundin, um meine treue Freundin, um meine süße Freundin. Geht die beste Freundin mit der besten Freundin. Sprich die beste Freundin zu der besten Freundin, meine beste Freundin. Ja, was sagt denn da die beste Freundin? Sag mir doch mal, was dir da so gerade einfällt. Also ich kann dir nur eins sagen, wenn ich dich nicht hätte, wir vertragen uns beide so ja, gut. Wir vertragen uns so furchtbar gut. Wie wir uns beide gut zusammen vertragen. Es ist kaum noch auszuhalten, wie gut wir uns beide vertragen. Nur mit einem vertrage ich mich noch so gut. Mit meinem süßen kleinen Mann. Ja, mit deinem süßen Aha. kleinen Mann. Ah. Ja, mein Mann ist ein Mann. So ein Mann wie mein Mann. Wie der Mann von der Frau. Wie der Mann von der Frau. Früher gab's noch Hausfreund, doch das schwamm dahin. Heute statt des Hausfreunds gibt's die Hausfreundin. Dein kleiner Mann ist aber aufdringlich. So? Ja. Warum? Na, ich finde. Na, wieso? Warum ich finde? Ja, wieso findest du? Ja, er macht solche Sachen. Na, das passt mir aber gar nicht. Na, nun. Na, vertragen wir uns. Na gut. Vertragen wir uns. Früher gab's noch Hausfreund, doch das schwand dahin. Heute statt des Hausfreunds gibt's die Hausfreundin. Wenn die beste Freundin mit der besten Freundin spricht, die beste Freundin zu der besten Freundin, meine beste Freundin. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 27. Juni 2015. Ich begrüße Sie zu den Katastrophen und den gemischten und kommentierten Meldungen vom heutigen Tage bzw. der vergangenen Woche. Beginnen möchte ich die Katastrophenmeldungen mit der ARD-Tagesschau in 100 Sekunden. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. IS bekennt sich zu Anschlag in Tunesien. Die Terrororganisation äußerte sich über den Kurznachrichtendienst Twitter. Nach Angaben der tunesischen Regierung sind die meisten der 39 Toten Briten. Außerdem seien Deutsche, Belgier und Franzosen getötet worden. Tsipras plant Referendum über Reformforderungen der Geldgeber. Die griechische Bevölkerung solle am 5. Juli darüber abstimmen, ob die Regierung die Vorschläge akzeptieren soll, so der Ministerpräsident in einer Fernsehansprache. Für das Hilfsprogramm, das schon am Dienstag ausläuft, will er die Gläubiger um eine Fristverlängerung bitten. SPD und Grüne einigen sich auf Fortsetzung der Koalition in Bremen. In der Nacht verständigten sich beide Parteien auch über die Besetzung der Posten. Demnach übernehmen die Grünen 3 der 7 Senatorenämter. Die Mitglieder beider Parteien sollen in 2 Wochen über den Koalitionsvertrag abstimmen. Obama gedenkt der Opfer von Charleston. Gut eine Woche nach den tödlichen Schüssen auf 9 Schwarze hat der US-Präsident eine bewegende Trauerrede gehalten. Er beklagte den andauernden Rassismus und forderte schärfere Waffengesetze. Zum Abschluss sang Obama die Hymne Amazing Grace, erstaunlich Gnade. Frauenfußball-WM in Kanada. Deutschland hat nach einem 5:4 im Elfmeterschießen gegen Frankreich das Halbfinale erreicht. Torhüterin Nadine Angerer parierte den entscheidenden Strafstoß. Nächster Gegner in der Nacht zum Mittwoch sind die USA. Das Wetter. Verbreitet Schauer und Gewitter, lokal sind Unwetter möglich. Später im Westen freundlicher, Höchstwerte von 17 bis 27 Grad. Athen, Berlin, Brüssel. Nach der Referendumsankündigung stürmen die Griechen die Geldautomaten. Panik an den Banken, an den Bankschaltern in Griechenland. Das angekündigte Referendum über die Forderungen der Gläubiger versetzt die Griechen in Sorge. Viele Bürger fürchten nun den Ausstieg ihres Landes aus der Europäischen Währungsunion, nachdem Ministerpräsident Alexis Tsipras am Freitagabend seinen Plan bekannt gegeben hatte, die Bürger des Landes über die Spar- und Reformforderungen der internationalen Gläubiger abstimmen zu lassen, strömten in Athen viele Menschen an die Geldautomaten. Ich habe Menschen gesehen, die in Hausschuhen und Pyjama kamen, um Geld abzuheben, berichtet Spiegel Online-Korrespondent Georgos Christides. Junge Frauen und Männer, die sich Freitagnacht zum Ausgehen getroffen hatten, hätten die Bars und Restaurants verlassen und den nächsten Bankautomaten aufgesucht. Andere riefen schnell Freunde und Familie an und rieten ihnen, aufzustehen und sich so viel Geld wie möglich zu sichern. Ja, so sieht's aus. Vereinzelt sei es an den Automaten zu Rangeleien gekommen. Panos Kamenos, Chef der Koalitionspartei ANEL, versuchte, die Menschen zu beruhigen. Die Bürger müssen keine Angst haben, sagte er einem Lokalsender. Die Banken werden nicht schließen, die Geldautomaten werden Geld haben. Die Befürchtungen seien übertrieben. Eine Anschlagsserie wurde weltweit in Gang gesetzt vom sogenannten Islamischen Staat. Man nannte das die sogenannte Ramadan-Offensive. Der Islamische Staat hat sich zu den Attentaten in Tunesien und Kuwait bekannt. Im Fastenmonat Ramadan will die Terrororganisation damit stärker demonstrieren. In den kommenden Wochen drohen weitere Anschläge. Über den Alltag im Islamischen Staat gibt es immer wieder die unglaublichsten Horrormeldungen. Von der Propagandaabteilung des Islamischen Staates kommen Gräuelbilder von Enthauptungen und Verbrennungen. Doch wie lebt es sich unter den Dschihadisten? Die Unterdrückung hat erstaunlich bürokratische Regeln. Das erklärt zum Beispiel Spiegelautor Uwe Buse. Ich werde mal sehen, ob wir das Video bekommen und hören uns einmal an, was der Spiegelreporter da über den Islamischen Staat erzählen kann. Wenn Sie älter als 15 Jahre alt sind, muss ich Sie umdrehen und Sie müssen mir die Zähne zeigen. Was soll ich tun, wenn sie keine hat? Dann erschießt sie. Das Video, das IS-Kämpfer zeigt, die sich auf den Sklavenmarkt freuen, haben wir von einem kurdischen Militär bekommen. Der hat das wiederum ganz schlicht auf YouTube gefunden. Und dieses Video zeigt eine Gruppe von Männern, die im Kreis sitzen und in die Kamera lächeln und begeistert sind und hoffen, dass sie dann morgen ihr Mädchen abbekommen. Zuvor hatten wir schon jesidische Mädchen, Frauen, auch ältere Frauen interviewt, auch ihre Familienangehörigen. Und dann haben wir uns gefragt, lässt sich jetzt noch mehr herausbekommen über diese Art und Weise, wie diese Frauen verkauft wurden. Wir hatten die individuellen Schilderungen, wollten da aber noch mehr wissen. Und dann sind wir relativ schnell, dann, als wir wieder hier in Deutschland waren, auf ein Dokument gestoßen, das Preise festlegt für Frauen unterschiedlichen Alters. Wir waren da froh, das Dokument gefunden zu haben, hielten es am Anfang auch für authentisch, haben es dann den Leuten gezeigt, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Und die sagten dann unabhängig voneinander, das ist nicht korrekt, weil im Briefkopf steht Islamischer Staat des Irak. Und das deckt sich nicht mit anderen Dokumenten. Da dieser Staat zentralistisch ist, würden die nie von sich sagen, das ist der Teil des Iraks. Sie sagen immer, wir sind der Islamische Staat. Und das fanden wir plausibel. Wir haben das Dokument dann aussortiert und ausgetauscht gegen ein weiteres Dokument, das den religiös korrekten Umgang mit Sklavinnen regelt. Das Ideal ist es natürlich, selbst da zu sein. Das ist aber bei Recherchen immer wieder nicht der Fall, dass das geht. Entweder weil es hier zu gefährlich ist oder weil andere Faktoren dagegen sprechen. Und da muss man halt versuchen, diesem Ideal möglichst nahe zu kommen, um auch diesem Vorurteil entgegenzuwirken, dass in Medien leichtfertig irgendwelche Dinge behauptet werden oder schlimmstenfalls Lügen. Das war eine Aussage des Spiegelautors Uwe Buse, der wertete zahlreiche Dokumente des Islamischen Staates aus. Darin steht beispielsweise, wie gerade gehört, wie der islamische Herrenmensch mit seiner Sexsklavin umzugehen habe. Man hat die Horden dieser Analphabeten, dieser jungen Männer gesehen, die da für den islamischen Staat kämpfen. Das ist ein unglaubliches Panorama, aber auch eine unglaubliche Zivilisationskatastrophe, die da über einen Teil der Welt hereingebrochen ist. Dann gibt es jede Menge Berichte über die Attentäter des islamischen Staates, die mittlerweile immer brutaler und immer unauffälliger zuschlagen. Was soll man tun gegen einen jungen Mann, der zuvor noch auf einem Spielplatz mit Kindern gespielt hat und dann plötzlich einen Sprengstoffgürtel zieht oder eine Granate oder eine Bombe wirft? Das kann niemand voraussehen, das kann niemand ahnen, das kann niemand wissen. Bei allen Bespitzelungen und Kameras und Überwachungen und Abhöraktionen und Lauschangriffen, niemand kann wissen, dass dieser junge Mann, der gerade noch so freundlich gelächelt hat, plötzlich irgendeine Waffe zieht und Leute, wahllos Leute abknallt oder Leute umbringt. Dieser Situation sind viele Menschen mittlerweile ausgesetzt. Wie die zustande gekommen ist und wer die provoziert hat, das sind Debatten, die werden sehr lange dauern. Nur, es muss etwas getan werden. Gut, schauen wir weiter in die Presse vom heutigen Tag. Die junge Welt hat verschiedene Themen auf der Homepage, auf der Internetseite. Wir sind 2000 bald. Die Genossenschaft hat ein Aktionsprogramm beschlossen, um die junge Welt weiter zu stärken. Das ist ein bisschen Eigenwerbung. Wir werden nicht aufgeben. Mordanschlag auf kommunistischen Volkswehrkommandeur. Behörden der Volksrepublik Lugansk haben kein Interesse an Aufklärung. Dazu gibt es ein Gespräch mit Alexei Markov. Dann gibt es einen Bericht zur Kieler Woche. Seeminen für Völkerverständigung. Die Kieler Woche war wie selten zuvor militärisch ausgerichtet. Ein breites Bündnis aus 30 Organisationen demonstrierte dagegen. Dann gibt es immer wieder Nachrichten, besonders in der jungen Welt, über die Faschisten in der Ukraine. Die Faschisten organisieren Ferienlager und Kunstprojekte mittlerweile. Einer der beiden Verdächtigen für den Mord an dem ukrainischen Journalisten Oles Buzina im April ist wieder auf freiem Fuß. Ein unbekannter Geldgeber hinterlegte beim Gericht eine Kaution von umgerechnet 250.000 Euro und die Untersuchungshaft gegen Denis Politschuk wurde aufgehoben. Sein mutmaßlicher Komplize Andrei Medvedko sitzt dagegen nach wie vor in Haft. Beide sind ehemalige Kämpfer eines faschistischen Freikorps. Medvedko soll darüber hinaus auch eine Zeit lang eine kleine Funktion in der Partei Svoboda ausgeübt haben. Die Inhaftierung beider war sowohl im nationalistischen Milieu als auch bei Gegnern der Kiewer Regierung als vorgeschoben kritisiert worden. Das linke Portal antifaschist.com bezeichnet die beiden als Sündenböcke, die von der direkten Verwicklung des ukrainischen Innenministeriums in die Morde an Buzina und andere sogenannte Pro-Russen im Frühjahr ablenken sollen. Wie gerade gesagt, EU spielt mit Griechen, Erpresser ohne Maske, sagt die junge Welt. US-Bankkonzern nennt von Troika ausgelösten Bankenrun nukleare Option gegen Griechenland. Das sagt eigentlich alles, wie heimtückisch die gegen Griechenland vorgehen. Dann gibt es in der Taz einen Nachruf auf Harry Rowold, den werde ich gleich im Kulturteil verlesen. Harry Rowold ist tot, das wissen wir mittlerweile. Der große Übersetzer, dessen Namen auf Buchcovern so viel galt wie der des Autors. Und Harry Rowold war noch vieles mehr. Es gab nämlich wenige Übersetzer, wo man gesagt hat, oh, das hat Harry Rowold übersetzt, das müsst ihr unbedingt lesen. Noch ein paar Zahlen zum Thema Europa. Abgeordnete gibt es 222 im EU-Parlament, die einer europaskeptischen Partei angehören. Das ist fast ein Drittel aller Abgeordneten. 36% der Briten sind aktuell für einen Austritt aus der EU. Bis zum geplanten Referendum wird Premier David Cameron Reformen einfordern, die die Macht Brüssels einschränken. Also die alte Leier mit den Sonderrechten für die Briten. Ein Witz, Man sieht einen Strand irgendwo an der Nordseeküste und eine Mutter im Badeanzug sieht ein Schiff kommen, so eine Art kleiner Arche Noah, und die sagt, "Are you refugees from Syria?" Und aus dem Schiff sagt jemand, nein, wir sind Armutsflüchtlinge aus Griechenland. An der Nordseeküste. Vom Wunsch des deutschen Bundeskanzlers Helmut Kohl hörte, Moskau zu besuchen, erlitt er einen tödlichen Herzanfall. Weitere Zahlen, 16,2% des BIP betrugen die öffentlichen Rentenausgaben Griechenlands 2013. Kein anderes EU-Land hat in Relation so hohe Ausgaben. In Spanien machten diese 11,8%, in Deutschland 10% des BIP aus. BIP ist das Bruttoinlandsprodukt. Das sind Zahlen, die wir hier verlesen. Das sind nicht Zahlen, die wir selber erstellt haben oder irgendwie gutheißen, sondern das sind Zahlen, mit denen die Herren der Welt im Moment rechnen und ankommen, um ihre zynischen Kalküle zu begründen und ihre Politik, ihre Sparpolitik durchzuziehen. Die haben gesamte Nachlass des Führers. Noch eine Zahl. 28.800 Euro Staatsschulden hat jeder Bürger Griechenlands. Auf jeden Deutschen entfallen 26.800 Staatsschulden, Euro natürlich. Allerdings ist hierzulande die Wirtschaftsleistung pro Kopf mehr als doppelt so hoch. Das heißt, die Staatsschulden pro Kopf sind relativ ähnlich, die zwischen Griechenland und Deutschland. Also, warum regen die Leute sich da so auf? Ja, das ist ein Unterschied. Genauso die Staatsschulden der USA, die sind so astronomisch, dass fast niemand mehr darüber spricht. Sie sind in Rom geplatzt. 51% der Deutschen wünschen, dass Griechenland die Eurozone verlässt. Mehr als zwei Drittel lehnen weitere Zugeständnisse ab. Die Quelle ist hier immer das ZDF-Politbarometer. Und gläserne Opferstücke einzuführen. 70% der Griechen sind für den Verbleib in der Eurozone. Sie sind auch dann dafür, wenn diese mit harten Sparmaßnahmen verbunden wäre. Hier ist die Quelle, ich guck mal gerade, Athena Meinungsforschungsinstitut GPO. Und nur noch eine Meldung vom Sport. Der weltbekannte Bergsteiger Reinhold Messner brachte seine Frau in die Eiger Nordwand zur Entbindung. Wo du gerade noch jetzt zu Griechenland was gesagt hast, noch ein kleiner Nachtrag. Also einmal zu dem Ton auch, der da herrscht zwischen den zwei Parteien, wo also die Bürokraten und die ordentlichen Regierungsvertreter zu den anderen sagen, sie verhalten sich wie Kinder, noch ganz konkret. Ein gewisser Martin Schulz von der SPD, der ist, glaube ich, jetzt Parlamentspräsident vom EU-Parlament, also der sagt dann auch in diese Richtung, also diese Griechen da, die gehen mir zunehmend auf die Nerven. Jetzt habe ich aber die Faxen dicke. So, gut, da sagen die Leute, die zwar diese Fraktion, die zwar gewählt sind, wie Merkel und alle anderen Staatschefs mehr oder weniger demokratisch gewählt sind, aber das eigentliche Ding ist eben, dass die sich alle unterwerfen diesen Technokraten, die eben nicht demokratisch gewählt sind. Ne? Wie also Draghi zum Beispiel, früher Goldman Sachs und jetzt Präsident der Europäischen Zentralbank oder die Lagarde da vom Internationalen Währungsfonds, ja, das sind die bestimmen, wo es lang ging. Und also was das für eine Mafia ist, braucht man nur zum Beispiel, also Draghi selber, Goldman Sachs, habe ich ja schon gesagt, wo gerade Goldman Sachs die Bank war, die damalige konservative griechische Regierung beraten hat, wie sie am besten ihr reales Defizit verschleiert, mit welchen Buchhaltungstricks. Also dieser Mensch ist heute bei der Europäischen Zentralbank, oder nehmen wir die Vorgänger von der Lagarde, nehmen wir ruhig die Lagarde selber, die als erste Maßnahme, wo sie neu gewählt wurde, dann sich ihr Gehalt brutal erhöht hat, ja, diese immer elegant gekleidete Frau und ihre Vorgänger, da brauche ich nur die Namen zu sagen, dann weiß man schon Strauss-Kahn, der Vergewaltiger, Ratow, unser früherer Wirtschaftsminister hier, der dann auch Präsident vom IWF war, der sitzt jetzt im Knast. Solche Leute sind das, ja, die hier das Sagen haben. Ne? Und was, worauf sind die so stolz, dass sie so schlau sind, dass sie so intelligent sind? Ja? Die Troika-Politik in den letzten Jahren schon, was die denen aufgedrückt haben in Griechenland, sind, dass der Staatshaushalt ist zum Beispiel um 30% gekürzt worden, ne? Um zu sparen, sparen, sparen, dann wird wieder was aus dir, ne? Aber Konsequenz war natürlich, das Wirtschaftswachstum ist fast gerade auch um 30%, um 28% gesunken. Ne? Die offizielle Arbeitslosigkeit ist immer noch 27%. Und das sind die Fachleute, die wissen, wo es lang geht. Ja. Und es war die Merkel, muss man immer noch mal sagen, es war die Merkel, die im Jahr 2010 den Internationalen Währungsfonds nach Europa geholt hat. Ja. Das ist die Schuld von Merkel, die wollte das so, wo der Internationale Währungsfonds vor von seinem Aufgabengebiet her eigentlich, weiß ich, für die dritte Welt oder Entwicklungsländer zuständig ist. Ja. Und jetzt sitzen wir in der Scheiße. In einer als historisch geltenden Entscheidung hat der oberste Gerichtshof der USA die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare in allen 50 Bundesstaaten für zulässig erklärt. Bislang bestehende Verbote müssen damit aufgehoben werden. Die Richter begründeten ihre Entscheidung mit dem von der Verfassung garantierten Gleichbehandlungsgrundsatz. Präsident Obama sprach von einem Sieg für die USA. Fernsehpraktikanten brechen Sprintrekorde. Sie können den historischen Richterspruch gar nicht schnell genug in die Live-Nachrichten bringen. Mit 5-4 Stimmen hat das oberste US-Gericht entschieden, die gleichgeschlechtliche Ehe zu legalisieren, und zwar landesweit in allen 50 Bundesstaaten. Schwule und Lesben bejubeln den Sieg nach jahrzehntelangem Kampf. Wir sind so froh, dass, wenn wir nun nach Hause zurückkehren, unsere Ehe genauso anerkannt ist wie die unserer Nachbarn. Das Weiße Haus zeigt sich in Regenbogenfarben. Auch der US-Präsident würdigt die gesellschaftliche Bedeutung der heutigen Entscheidung. This ruling is a victory for America. Dies ist ein Sieg für Amerika und bestätigt, was Millionen von Herzen glauben. Wenn alle US-Bürger gleich behandelt werden, sind wir alle freier. Ein schwuler Männerchor besingt den historischen Tag, doch Amerikas Konservative reagieren geschockt. Louisianas republikanischer Gouverneur Jindal wettert, die Ehe zwischen Mann und Frau sei von Gott kreiert. Kein weltliches Gericht könne dies ändern. Die landesweite Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe, zweifellos eine Sensation. Obwohl die Republikaner mit teilweise erzkonservativen Positionen den Kongress beherrschen, wird die US-Gesellschaft insgesamt immer liberaler. Naja, irgendwas Systemkonformes wird die Schwulenehe wohl haben, sonst würden sie sie nicht so bejubeln alle und erlauben. Das ist zumindest meine persönliche Meinung, abgesehen davon, dass das Ganze natürlich selbstverständlich ist und wäre und sein sollte. Ja, wie jede Ehe, auch bei der heterosexuellen Ehe, ist ja, deshalb existiert sie, ist ja wirklich staatserhalten. Die Familie ist der Kern der Gesellschaft und so. Ne? Also jede Ehe tut eigentlich nur perpetuieren, was wir hier leben. Letztes Thema im heutigen Katastrophenblock ist die Rückkehr der Marschflugkörper. Ja, Sie haben richtig gehört. Wer erinnert sich noch? Eine 500.000 Demonstranten drängten sich in der Innenstadt von Bonn. Die Polizei war im Großeinsatz. Eine kilometerlange Menschenmenge wälzte sich durch die Straßen. Frieden schaffen ohne Waffen! stand auf den Plakaten und Schwerter zu Pflugscharen. Es war die größte Kundgebung in der Geschichte der Bundesrepublik und noch nie hatte ein politisches Thema die Gemüter so bewegt wie die geplante Aufrüstung in Europa und die Stationierung der Marschflugkörper der USA. Das war zu Beginn der 80er Jahre. Noch ist es also nicht wieder so weit, sagt der Spiegel dazu. Mehr als 3 Jahrzehnte liegen die großen Friedensdemos auf der Bonner Hofgartenwiese zurück. Doch es scheint möglich, dass sich ähnliche Szenen bald vor dem Kanzleramt in Berlin wiederholen. Denn die Amerikaner denken seit einiger Zeit wieder über eine nukleare Aufrüstung in Europa nach. Und in der vergangenen Woche hat ein rhetorisches Wettrüsten begonnen, das an die kältesten Zeiten des Kalten Krieges erinnert. Außenminister Walter Steinmeier warnte vor einer sich beschleunigenden Eskalationsspirale der Worte und dann auch der Taten. Er diagnostizierte alte Reflexe des Kalten Krieges. Europa, so fürchtet man in Berlin, könnte zum Schauplatz einer neuen Ost-West-Konfrontation werden und Deutschland wieder mal zum sogenannten Aufmarschgebiet. Es kann sein, dass auch in Deutschland wieder mehr Material gelagert wird, heißt es im Verteidigungsministerium. Washington plant, Panzerwaffen und schweres Gerät für 5000 Soldaten in Deutschland und den östlichen NATO-Staaten zu stationieren. Der amerikanische Präsident Barack Obama will die Balten und Osteuropäer beruhigen, die sich seit der Ukraine-Krise wieder vor russischer Aggression fürchten und seine Kritiker im Kongress besänftigen. Für Bundeskanzlerin Angela Merkel ist das keine schöne Aussicht, sagt der Spiegel dazu. Zwar scheut sie vor offener Kritik an den amerikanischen Verbündeten zurück, doch gerade Merkel will eigentlich alles vermeiden, was den Konflikt mit Moskau anheizt. Eine neue Aufrüstungsdebatte wäre auch innenpolitisch kaum zu gewinnen. Die Kanzlerin müsste fürchten, als Marionette Amerikas dazustehen, die sich nicht nur widerstandslos belauschen, bespitzeln und abhören lässt, sondern auch noch zusieht, wie Washington ihren mühsam gepflegten Draht zu Putin beschädigt. Moskau sieht in den Plänen der Amerikaner einen weiteren Beleg dafür, dass Washington seine militärische Einflusszone in Europa erweitern will. Außenminister Sergei Lavrov ließ erklären, dass Washington und seine Partner offensichtlich auf den endgültigen Bruch der NATO-Russland-Grundakte von 1997 zielen. Und verleihen Sie dies mit Ihrer Majestät. Ich sitze dort auf dem Bett. Ciao. The next song has the German title Das Unglück muss zurückgeschlagen werden, which sounds very complicated. The English translation is The misfortune must be fought back everywhere. Es ist erschreckend, aber wahr, die Dürftigkeit hier, die wir Jahr für Jahr. In allen Lebenslagen, lebenslänglich sozusagen eingeschlossen sind. Hört mehr und mehr und mehr und mehr. Hört mehr und mehr und mehr und mehr und unerträglicher. Dass mit jedem Wissen verschlingen, ehe wir uns versehen. Unser Stolz und unsere Würde. Die man uns jederzeit aus vollen Fässern sah, macht uns nicht mehr betrunken, sondern vielmehr bewusst, dass das Unglück überall zurückgeschlagen werden muss. Sommer im Niemandsland. Halbe Stunde im Niemandsland ist angebrochen. Harry Rowohlt ist tot. Er starb am 15. Juni in Hamburg im Alter von nur 70 Jahren, muss man schon sagen. Das ist noch kein Alter. Den Namen seines berühmten Verlegervaters trug er mit Stolz, doch die ihm zugedachte Rolle als Erbe schlug er aus. Bloß keine Lebensaufgabe, bloß keine Verantwortung. Aus dem Eigensinn eines verspielten Karriereverweigerers entwickelte sich zufällig und ungewollt das Lebenswerk eines sprachmächtigen Übersetzers und brillanten Feuilletonisten. Wuchs der Erfolg eines unwiderstehlichen Alleinunterhalters und endlich die Popularität, die eine einzige kleine TV-Serienrolle brachte. Die Rede ist natürlich von der Lindenstraße. Da spielte er übrigens einen Homeless, einen Vagabunden, einen Penner. Was Rowohlt an Welt- und Selbstbetrachtungen sehr unregelmäßig unter der Rubrik Puss Corner in der Zeit zum Besten gab, war Suchtstoff für seine Fans. Gut 150 Bücher aber zeugen von der Disziplin, mit der er sich täglich dem einsamen Handwerk des Übersetzens amerikanischer, britischer und besonders gern irischer Autoren hingab. Und wie zur Belohnung dafür genoss er, ein bärtiger Hühne mit warmem Bass, den öffentlichen Vortrag dessen, was er übersetzt hatte und was inzwischen in über 100 Hörbuchstunden festgehalten ist. Hören wir die Stimme des Meisters einmal selbst, Harry Rowohlt. Moin Moin, ich bin Harry Rowohlt und ich wurde am 27. März, falls Sie mir was schenken wollen, 1945 in Hamburg in der Hochallee 1 im Luftschutzkeller geboren. Und zwar als 10-Monats-Kind. Immer wenn ich nämlich Lust hatte, war wieder Fliegeralarm und da habe ich mir gedacht, ich bin doch nicht doof. Ich habe bisher 151 Bücher übersetzt und ich weiß nicht, wie viele geschrieben, sehr viel weniger, aber die zähle ich nicht mit, weil sie nicht richtig Arbeit gemacht haben. Und dann habe ich auch noch ganz viele Hörbücher, beziehungsweise wie das früher hieß, Sprechplatten vollgequatscht. Da weiß ich aber auch nicht, wie viele das sind. 13. März 2008, Pooh's Corner. Meinungen eines Bären von sehr geringem Verstand. Mein zweiter Staatsempfang, der erste liegt ja auch schon elendlang zurück, im Dezember 1985 war das in Havanna. Vergleiche die Zeit vom Jahreswechsel 1985-86. Da musste sich mal wieder was tun. Der Bundespräsident und Frau Eva-Luise Köhler hatten mich und meine Frau zu einem Abendessen zu Ehren ihrer Exzellenzen, der Präsidentin von Irland und Herrn Dr. Martin McAleese, auf das von der 55-Cent-Briefmarke bekannte Schloss Bellevue eingeladen. Und weil ich das Gesamtwerk von Flann O'Brien übersetzt habe, Verlag Kein und Aber, 8 Bände im Schuber, 119 Euro, und 1996 vom Dachverband der irischen Brennereien mit dem Ehrentitel Ambassador of Irish Whiskey ausgezeichnet wurde, ging das, fand ich, in Ordnung. Nur an meiner Frau haperte es, weil diese in einer Krisenregion kurte und gerade nicht auf Schlösser konnte. Da habe ich die quecksilbrige Judith Rosmeier, die von Theater heute zur Schauspielerin des Jahres 2007 gewählt wurde, angerufen. Sie amtiert aber noch bis weit in den August 2008 hinein, und zwar im gesamten deutschen Sprachraum, also in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein und den belgischen Provinzen Eupen, St. Vith und Belgisch-Luxemburg. Judith Rosmeier sagte weder ja noch nein, sondern ich weiß schon, was ich anziehe. Ich auch, nämlich meinen hellschwarzen dreiteiligen Gehrock mit schiefer rot-schwarzer Fliege. Ein letzter prüfender Blick in den Korridorspiegel. Etwas fehlt. Was? Genau, mein schwarzes, kunstgepunztes, TÜV-geprüftes Lederholster mit Navy-Colt. Freund Harry Rowohlt schreibt in der Taz einen sehr sympathischen und sehr persönlichen Nachruf auf den großen Übersetzer. Da heißt es noch einmal, er war der einzige Übersetzer, dessen Name auf Buchcovern so viel galt wie der des Autors. Und Harry Rowohlt, wie gesagt, war einer von diesen. Er hatte mir, so der Autor, ein großes Fest zu seinem 80. Geburtstag versprochen. Als ich ihn am 27. März dieses Jahres zum 70. gratulierte. Am Montagabend ist Harry Rowohlt gestorben. Er wurde oft gefragt, ob er etwas mit dem Rowohlt Verlag zu tun hätte. Hätte er für diese Frage jedes Mal 5 Euro kassiert, wäre er ein reicher Mann, sagte Harry einmal. Wir hatten das ja gerade schon gesagt, er war ein Sohn des Verlegers Rowohlt. Wohlhabend war er aber auch so, weil er seine Anteile am Verlag verkauft hatte. Als er volljährig wurde, gratulierte ihm sein Halbbruder Heinrich Maria Ledig Rowohlt und schrieb: Vor dir liegen die schönsten Aufgaben im denkbar lohnendsten Beruf. Er meinte den Beruf des Verlegers, doch daran hatte Harry kein Interesse. Und das war gut so. Harry hatte viele Berufe. Zuallererst war er aber ein genialer Übersetzer. Rund 150 Bücher hat er geschafft. Er war wohl der einzige deutschsprachige Übersetzer, dessen Name genauso groß auf den Umschlag gedruckt wurde wie der des Autors. Es gibt ein Cartoon dazu. Ein dicker Verleger sitzt hinter seinem Schreibtisch und sagt zu dem schmächtigen Schriftsteller auf der anderen Seite des Schreibtisches: »Wie heißt Ihr Buch? Übersetzt von Harry Rowohlt. Ist gekauft.« Gut, das erste Buch, das er übersetzt hat, war »Die grüne Wolke« von A.S. Neal, dem Erfinder der antiautoritären Erziehung, der aber auch dieses Buch für Kinder geschrieben hatte. Heinrich Maria Ledig Rowohlt hielt es für unübersetzbar, weil es im 40er Jahre gangsteramerikanisch geschrieben war. Das stachelte Harrys Ehrgeiz an. Er besorgte sich ein Wörterbuch des Rotwelschen und übersetzte Neals Buch, das es sogar in die Spiegel-Bestsellerliste schaffte. Besonders stolz war Harry darauf, dass dadurch der Begriff »verfatz dich« in den allgemeinen Sprachgebrauch einging. Zu seinen Lieblingsautoren gehörte Flann O'Brien, der ebenfalls viel Freude an Alkohol und skurrilen Geschichten hatte. Harry hatte »Zwei Vögel beim Schwimmer« von O'Brien gelesen, in der Übersetzung von Lore Fiedler. Als er das Buch dann in der Originalsprache las, bemerkte er, dass die Übersetzung etwa 1400 Fehler enthielt. Der gravierendste betraf einen Briefkasten, an dem sich zwei Männer der Irish Republikanischen Armee IRA verabredeten und der später von der IRA in die Luft gesprengt wurde. Im Original heißt es The Pillar und damit war eben kein Briefkasten, sondern die Admiral Nelson Säule in der Dubliner O'Connell Street gemeint. Das heißt, solche Fehler kann es beim Übersetzen geben, wenn man die Admiral Nelson Säule mit einem Briefkasten verwechselt in einem Roman der Weltliteratur, dann ist das natürlich eine harte Verfehlung. Gut, als unentbehrlicher Treibstoff seiner überbordenden Auftritte wirkte der Alkohol. Doch ebenso unentbehrlich war ihm der Jubel des Publikums, schreibt der Spiegel in seinem Nachruf von dieser Woche. Die gemeinsame Freude an einem gelungenen Wortspiel. Den Lindenstraßenfreunden wird der grummelnde Penner Harry fehlen. Die Liebhaber des Autors aber finden in den Sammelbänden seiner Kolumnen und Briefe, was ihn so besonders machte: Witz, Intelligenz und die rare Kunst der literarischen Schlagfertigkeit. Harry Rowohlt, wir wiederholen noch einmal, starb am 15. Juni in Hamburg. Farewell, Harry. Ja, ich habe den Sohn Harry nicht so sehr präsent. Also das kommt wahrscheinlich auch daher, dass ich halt schon sehr lange weg bin aus Deutschland. Lindenstraße zum Beispiel kenne ich überhaupt nicht. Ich weiß, dass das existiert, aber sagt mir gar nichts. Also sein Vater war mir eigentlich näher damals. Da gab es ja diese bekannten Ro-Ro-Ro-Bändchen schon Ende der 60er Jahre. Und besonders an eins kann ich mich noch erinnern. Ich weiß jetzt der Autor gar nicht mehr, Hoffmann vielleicht oder so. Das war einer, wie der Abendrot, einer von der Marburger Schule, die alles eigentlich gestandene Marxisten, die aber eben gelernt haben, die ihren Marx gelesen haben mindestens, die gelernt haben, wie man sich da ausdrücken musste damals in der Bundesrepublik. Ne? Dann haben die also, oder der Hoffmann, glaube ich, hat ja dann nicht mehr gesprochen von der kapitalistischen Gesellschaft, sondern von der Wirtschaftsgesellschaft. Also ich glaube, das war der Titel, die Wirtschaftsgesellschaft. Ne? Oder hat auch nicht mehr gesprochen, nicht mehr von der Arbeiterbewegung, sondern von den sozialen Bewegungen und so. Also wie auch immer, das hat mir sehr gut getan, dieses Büchlein, und ich glaube, das war ganz wichtig und ist schuld daran, dass ich auf den richtigen Weg gekommen bin. Ja, das besonders als Student da war es dann auf einmal ganz logisch nachzufragen, was die da uns vorsetzen, diese Professoren der bürgerlichen Ökonomie, ne? Also Wirtschaftswissenschaften. Und das hat doch sehr geholfen, dieses Büchlein. wunderschönes Thema von Till Brönner. Heißt übrigens Once Upon a Summertime. Und heute ist hier wirklich ein heißer, heißer Sommertag. Mir läuft schon der Schweiß hier den Rücken runter und ich klebe fest am Studiosessel. Ein Lied von Jennifer Rostock und dann kommen wir zum Thema Kino. Von der Sohle bis zum Scheitel sind die Menschen eitel, ich weiß. Und wer nicht gerne schwitzt, wer gießt Tränen statt Schweiß, ich weiß. Suchst du in mir den Trost, den ich manchmal in Flaschen such? Oder schaust du mich nur vor wie dein zerknülltes Taschentuch? Ich kann dich nicht mehr leiden und ich kann dich nicht mehr sehen. Ich kann dich nicht mehr leiden sehen. Dir steht das Wasser bis zum Hals und das Wasser bis zum Hals. Du ziehst schon zu Beginn dein Resümee. Und fällt dir ein Stab vom Herzen, fällt der Tee gleich auf den Zeh. Selbst läuft es ohne Leidenschaft, unaufhörlich. Auch in Maßen ist mit dir nicht mehr zu spaßen. Und es stört mich, ich kann dich nicht mehr leiden. Und ich kann dich nicht mehr sehen. Ich kann dich nicht mehr leiden sehen. Dir steht das Wasser bis zum Hals. Du bist nasser bis zum Hals. Alle anderen sind dir stets ein Stück voraus. Wer täglich Trübsal bläst, dem geht auch schnell die Puste aus. Du machst keinen Schritt, weil du dir selber auf dem Senkel stehst. Und kriegst nicht mit, wie du mir dabei auf den Senkel gehst. Ich kann dich nicht mehr leiden und ich kann dich nicht mehr sehen. Ich kann dich nicht mehr leiden sehen. Dir steht das Wasser bis zum Hals. Du bist nasser bis zum Hals. Und im Keller hat sich schon versaut. Jennifer Rostock. Gut, zum Schluss der heutigen Niemandsland-Sendung steht Kino auf dem Programm. Werner, du hast mir da gerade etwas von einem Film erzählt, der heißt Mandarinas oder Tangerines. Ja, genau. Schieß mal los, worum geht's? Ja, also ich habe den vor ein paar Tagen gesehen, Spanisch Mandarinas. Und das ist eine Koproduktion Estland und Georgien. Von dem Regisseur Sasa Urushadze heißt er, also in Georgien gedreht und ist von 2013. Sehr guter Antikriegsfilm, hat aber nichts zu tun mit diesen Monumentalschenken aus Hollywood. Also auch sehr bekannt geworden durch eben gerade diesen Film, der hat bei vielen Filmfestivals in den letzten 2 Jahren Preise gewonnen oder war mindestens nominiert, also auch für einen Oscar, glaube ich, 2014, war unter den letzten 5. Und es geht da um die Zeit, also nach Zusammenbruch der Sowjetunion, wo 1992, 93, wo sich Georgien selbstständig gemacht hat von der Sowjetunion, wo sich dann aber wiederum von Georgien 2 Regionen abspalten wollten und das auch getan haben, Abchasien und Südossetien. Aber gut, Und die wurden dann wiederum von Russland unterstützt, aber das ist eigentlich gar nicht wichtig. Ja? Das ist einfach ein sehr guter Kriegsfilm, der hätte genauso gut, könnte der heute gedreht werden, wahrscheinlich in der Ukraine oder in damaligen Jugoslawien oder in Palästina. Also die Handlung ist die, da wohnen zwei Esten aus Estland, offenbar schon längere Zeit in dieser Region, Abchasien. Und dann der eine ist Mandarinenpflücker und der andere macht ihm seine Holzkisten dazu. Und dann, wo dieser Krieg losging, dann zwischen Georgien und Russland, wo diese Regionen sich dann abspalten wollten, hat die russische Seite eben diese Abspaltung dann unterstützt. Und in dieser Region wohnt also ein Kollektiv von Immigranten aus Estland. Und der Krieg bricht aus und praktisch alle emigrieren dann und gehen zurück in ihre Heimat Estland. Nur diese zwei bleiben eben da. Und dann werden sie irgendwie so in Kriegshandlungen, kann man fast gar nicht sagen, weil man hört kaum Schüsse oder Explosionen, werden sie da drin verwickelt. Und finden dann zwei Überlebende von der letzten Schießerei. Einer, der auf der Seite von Abchasien kämpft als Mercenario, als Söldner, ist aber Tschetschene. Und der andere eben von der Armee von Georgien. Die werden schwer verletzt und dann nehmen die die auf und pflegen die wieder gesund. Und das Schöne ist halt dann, diese Entwicklung zu sehen, wie die beide sagen dann, wo sie schwer verletzt sind. Ja, wenn ich wieder gesund bin, das Erste, was ich mache, ich knall dann den anderen ab. Ja. Und diese Entwicklung zu sehen, wie die dann langsam anfangen, eben in dem anderen nicht mehr den Feind zu sehen, den man abknallt, sondern dass das auch ein Mensch ist. Ja. Und also ich kann den nur empfehlen, diesen Film. Im Verdi habe ich ihn gesehen und den Film sollte man so quasi als Pflichtlektüre mindestens jedem vorführen, der sich zum Beispiel mit dem Gedanken spielt, sich freiwillig zum Militär zu melden oder zur Polizei. Gut, ich habe hier den Trailer, da sieht man eine Holzhütte am Waldrand, ein Jeep steht davor. Und jetzt wird hier mal gefragt, Russe? Nein, Este. Что эстонец здесь делает, а? Was macht denn ein Este hier? 1992 Abchasien. Man sieht den Pflücker. Kuule, ma teen täna 10 kasti, siis on kokku 200, mis arvad, kas aitab? See sõitis ees, aga see pani tal järel. Andis tuld. Tšetšeen saab nädalaga terveks. Что, враги? Его зовут Ахмед. Он Мика. Знаешь, что грузин? Хочешь жить, не выходя из дома. Ксей карта. Niemandsland 91.4 FM bei Contrabanda. Ein heißer Tag im Zentrum von Barcelona. Ein heißer Junitag, der Sommer ist mittlerweile ausgebrochen. Hier bricht er nämlich wortwörtlich aus. Hier in Katalonien gibt es den San Juan-Tag, die San Juan-Nacht. Und da wird ordentlich gefeiert. Ich war in einem Wald und habe da mit Freunden gefeiert. Es wurde ein Feuer angezündet. Achtung, die Waldlichtung war sehr groß und wir hatten da alle möglichen Brandschutzmaßnahmen getroffen. Und es war wirklich eine herrliche San Juan-Nacht. Ein bisschen verregnet, weil da, wo ich war, sind ordentlich Regengüsse niedergegangen. Aber danach war es umso schöner, als die Wolkendecke aufriss und ein Mondlicht beschien dann die Szenerie. Was hast du eigentlich gemacht zu San Juan, Werner? Puh, das ist schon so lange her. Ich so lange? Erinnere, 4 Tage. In meinem Alter ist das viel. Das Kurzzeitgedächtnis lässt ja doch ziemlich nach. Naja, doch, wir hatten ein paar Freunde eingeladen zu uns nach Hause auf die Terrasse. Schön. Zum Schluss der Sendung, wir haben noch ein paar Minuten, Abschied, die letzten Abschiedsworte, Werner, was gibt es noch zu vermelden? Und ich habe 2 Abschiedsworte, wer morgen Abend es auch zu Hause zu warm findet, hat wieder die Möglichkeit, Kino zu gucken, umsonst und draußen wieder Sonntagabend 21 Uhr auf der Plaza de Revolución in Gracia. Also im Rahmen dieser Sonntagsfilmreihe, die veranstaltet wird da von den Leuten von der enteigneten Bank. Und also letzte Woche haben sie gespielt Goodbye Lenin und morgen Stanley Kubrick aus dem Jahr 1964, Dr. Strange Love oder der deutsche Titel Dr. Seltsam, wie ich lernte die Bombe zu lieben, weil wir heute ja ziemlich viel über Krieg gesprochen haben. Würde sich das sehr empfehlen, da also eine Satire ist das und da geht's drum, dass so ein durchgedrehter General der US-Streitkräfte, übrigens mit dem Namen Jack D. Ripper, der macht also auf eigene Faust, beginnt er seinen Krieg gegen die Sowjetunion, also spielt in 50er Jahren in dieser ganzen Zeit da, Kalter Krieg, ne, Aufrüstung in Ost und West, ne. Und in dieser Zeit ging ich zur Schule, ins Gymnasium, ja, und ich erinnere mich noch genau, wo dann ab und zu in der Schule Probealarm, ABC-Alarm es gab und dann mussten alle Schüler raus aus der Schule oder in den Keller oder in den Hof. Und wir mussten dann auch lernen, dass die Sirenen unterschiedlich heulen, je nachdem, ob es A, Atomwaffen oder B, biologische oder C, chemische Waffen sind, die jetzt auf uns runterregnen. Da waren dann auch zum Beispiel solche Sachen, da bekamen wir solche Flugblätter in die Hand gedrückt und dann wurde uns eingeschärft, also wenn es dich erwischt, wenn der Atomangriff zum Beispiel auf dem Nachhauseweg passiert, auf der Straße, was du dann am besten machst, dann musst du dich also mit dem Gesicht nach unten auf die Straße legen, aber ganz eng rangehen an den Bordstein und musst dir die Schultasche auf den Kopf legen. Ja. Also solche Sachen haben wir da gelernt in dieser Zeit. Und wie gesagt, in diesem Klima, dieser durchgedrehte General, der lässt dann also seine B-52-Bomber gegen Russland, die damalige Sowjetunion, fliegen. Und am Ende taucht dann auch noch ein deutscher Wissenschaftler auf, Dr. Seltsam, der jetzt für die US-Regierung arbeitet, wie so viele andere deutsche Wissenschaftler auch. Ja, ein Klassiker von Stanley Kubrick, eine Kriegssatire. Tschüss Werner, ein wunderschönes Wochenende, mach's gut. Ade. Tschüss, bis nächste Woche. Und ich sage allen Hörerinnen und Hörern, tschüss, Agur, halten Sie die Ohren steif. Bis nächste Woche. Jo, vielen Dank. Kommst du her? bis zum Keller verflucht. Nun tu nicht so, als wärst du ein Schaf. Drei Tage lang war mir bang. Und in der Nacht fand ich wegen dir keinen Schlaf.